im WDR-Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Wow, ganz pünktlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt euch gern melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Max. Hallo Max. Hi Domian. Du bist, guten Morgen. Guten Morgen, du bist 30. 30. Ja, sehr gut. Um was geht's? Meine Freundin oder bald Ex-Freundin, ich weiß es noch nicht. Folgendes, bin jetzt seit 4 Jahren mit ihr zusammen. Und die hat damals angefangen, nach ungefähr einem Jahr Beziehung zu trinken. Mhm. Man muss dazu sagen, dass sie vorher mit jemandem zusammen war, der sie 10 Jahre ungefähr an Alkohol und Drogen, kann man sagen, gewöhnt hat. Mhm. Und hat dann so über ein Jahr verteilt immer mehr getrunken, bis sie dann irgendwann so abgestürzt ist, dass sie wirklich auf dem Boden lag und ich dann einen Krankenwagen gerufen habe und dann haben wir so einweisen lassen. Was hat sie getrunken und wie viel? 2-3 Flaschen Wein täglich, kann man ungefähr sagen. Drogen auch noch? Nee, also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, okay. Also, ich hoffe es nicht, sagen wir mal so. Du hast sie einweisen lassen und dann? Ich habe sie dann einweisen lassen, dann war sie in Therapie und auch stationär mehrere Wochen. Dann ging das eigentlich relativ gut erstmal und sie hat auch gesagt, sie ist jetzt weg davon und so weiter. Und dann lief das auch ungefähr ja bis jetzt Silvester. Alles ganz gut eigentlich. Die Beziehung war jetzt nie, sag ich mal, perfekt, kann man so sagen. Mhm. Mir fehlt halt relativ viel, habe ich ja oft gesagt. Und jetzt Silvester hat sie halt wieder angefangen. Da hat sie halt heimlich getrunken, das erste Mal wieder. Mhm. Halt ein Anlass. Und das hat sich jetzt bis heute fortgesetzt, eigentlich fast wöchentlich. Jedes Wochenende, immer wenn sie frei hat. Ach so, in der Woche nicht, am Wochenende. Wenn sie arbeiten ist, hat sie nichts getrunken, glaube ich. Aber dann, wenn sie frei hat, hat sie das halt ausgenutzt und hat alle möglichen unsinnigen Gründe gesucht, wie heute läuft was im Fernsehen oder heute ist Wochenende. Und bist du sicher, dass sie in der Zeit davor, wo du glaubtest, dass sie nichts trinkt, dass sie wirklich nichts getrunken hat? Sicher kann man sich da nicht sein, natürlich nicht. Ich hab auch schon die Befürchtung, dass sie zwischendurch vielleicht auf dem Weg zur Arbeit zurück irgendwas Kleines trinkt, hat sie früher auch gemacht. Also in der Extremphase war, dass sie wirklich heimlich Pinchen versteckt hat und solche Sachen. Du hast gerade gesagt, die Beziehung ist eigentlich ganz okay, aber mir fehlt so einiges. Was fehlt dir? Zuneigung, definitiv. Von ihr kommt halt sehr wenig, also von ihrer Seite wirklich an Zuneigung. Oder dass man zeigt, dass man jemanden liebt. Wir machen nichts mehr zusammen, also irgendwelche Unternehmungen. Man sitzt dann, wenn man von der Arbeit ist, auf der Couch nebeneinander, redet eigentlich fast gar nicht miteinander, guckt Fernsehen. Und das ist halt auch nicht das, was ich mir halt vorgestellt habe. Was ist genau der Grund deines Anrufes? Ich möchte eigentlich die Beziehung beenden, weil ich das so nicht mehr kann. Die ist heute wieder extrem, seit heute ist sie wieder so abgestürzt. Wann willst du sie beenden? Eigentlich heute, also eigentlich morgen, sobald sie wach ist. Oh. Ich habe sie jetzt halt schlafen lassen, weil die soll erstmal in Rausch schlafen. Mit einem Betrunken kann man nicht reden, vernünftig. Und für mich war das damals, dieses eine Jahr, einfach so schlimm und so prägend. Hast du dich denn in den letzten Monaten mit ihr darüber auseinandergesetzt? Warum? Ja, ich habe ihr immer wieder gesagt, lass das bitte, ich möchte das nicht, das fängt nur wieder so an wie früher, aber sie sagte halt, nein, ich habe das im Griff und ihr weiß halt, dass es nicht im Griff hat. Ich meine, ich bin ja erwachsen genug, um zu sehen, dass sie es nicht im Griff hat, aber sie sieht das halt nicht ein. Sie hat mir immer gesagt, Schatz, ich pack das schon, das wird schon, ich trinke ja nur ab und zu, aber der Zahn soll halt wieder ein Vogel abgeschossen heute und mich ekelt das halt auch an. Ja, verstehe. Dieser Duft, ne, und wie sie dann halt drauf ist. Ja, klar, das finde ich auch. Dann wird sehr leicht beleidigend und solche Sachen und das möchte ich nicht für mich. Aber es ist ja nicht nur, in dicken Anführungszeichen, jetzt der Alkohol, sondern eben so viele andere Sachen auch. Das ist die ganze Beziehung, die einfach eingeschlafen ist. Finde ich, ich stelle mir das gerade vor, was du gerade gesagt hast. Das geht ja in vielen Beziehungen so, die letztendlich tot sind. Man sitzt auf dem Sofa nebeneinander und hat irgendwie sich gar nicht mehr viel zu sagen und guckt Fernsehen oder Video oder DVD oder weiß ich was. Ja. Und irgendwie ist alles tot. Ja. Und das finde ich so, das schnürt einem ja den Hals zu, wenn man... So ist es bei mir, genau. Ich hab jetzt halt tierische Angst, wenn ich ihr das morgen sage, was passiert. Also zunächst nochmal die Frage, du bist eigentlich entschieden, das zu tun, vom innerlich. Ja, du willst innerlich weg. Schon. Du willst weg aus dieser Beziehung. Ich möchte diese Beziehung, wie sie so jetzt diese ist, nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Ja, kann ich gut verstehen. Nach dem, was du gesagt hast, glaube ich, würde es mir genauso gehen. Ja, es würde mir genauso gehen. Ich glaube es nicht nur. So, du hast Angst, dass was passiert? Dass sie komplett abstürzt. Danach. Mhm. Ich traue ihr das zu, dass sie dann wirklich sagt, okay, ich besauf mich jetzt, ich hau ab, keine Ahnung. Das war ja damals, ist ja auch abgehauen ab und zu mal. Wirklich, also gesoffen hat, dann durfte sie draußen suchen. Wie alt ist sie eigentlich? 31. Was macht sie vom Beruf? Krankenschwester. Und ich habe Angst, dass das wirklich passiert. Und sie ist mir ja nicht unwichtig. Also sie ist mir nicht egal. Aber was gibt es für eine Alternative, Max? Ich habe jetzt kurz mit meiner Mutter gesprochen, die sagte wieder einweisen. Ne? Ich finde das auch an sich eine gute Idee, aber es wird danach nicht besser. Zumindest nicht auf Dauer. Mhm. Nein, wie gesagt, es geht ja nicht ausschließlich um den Alkohol, sondern es geht ja um grundsätzliche Dinge. Und wenn du einfach wenn du keine Lust mehr hast auf diese Beziehung, kein Interesse mehr hast an der Beziehung, finde ich das völlig legitim, da rauszugehen. Ich finde, man muss auch in solchen Situationen, auch wenn der Partner gefährdet ist durch Drogen, welche Art auch immer, muss man seinen Weg gehen. Und wenn sie sich dann erstmal ein paar Tage zusäuft, so hart das jetzt klingt, dann ist es halt so. Es ist ihr Leben, sie ist 31 Jahre alt. Du kannst nicht aus Mitleid bei ihr bleiben. Ja, das stimmt schon. Ja, ich mache mir halt Sorgen. Ja, würde ich auch machen. Ist auch völlig normal. Deswegen, du musst mit ihr sprechen, wenn sie nüchtern ist. Das ist ja schon mal klar. Ne? Ganz klar. Ja, so. Aber die Sorgen sind berechtigt, aber das ist ein Dilemma, in dem du da steckst. Ich sage trotzdem, trotz aller Sorgen, die man sich da machen kann, sage ihr deine Entscheidung. Ja. Sage es. Damit muss sie auskommen. Du kannst ihr noch anbieten, dass ihr vielleicht zusammen, wenn es zu krass wird, zusammen noch in eine Beratungsstelle vielleicht geht. Da kannst du ihr auch netterweise begleiten, obwohl das für dich wahrscheinlich dann unwichtig ist, aber so als Hilfestellung. Ich will sie nicht alleine lassen. Ja, genau. Ich will sie jetzt nicht fallen lassen oder so. Dafür waren wir zu lange zusammen. Ja. Aber dass du gehst, und außerdem ist das ein starkes Signal auch an sie, dass sie Initiative zur Selbsthilfe ergreift. Ja. Vielleicht rüttelt sie das wirklich wach, also jetzt wieder etwas zu unternehmen gegen den Alkohol. Hoffe ich für sie, Max, also für ihr Leben. Ich sag's dir ganz klar, mach es freundlich, aber entschieden, und biete ihr auch noch vielleicht die eine oder andere Hilfe an und Hilfestellung, aber du bist aus der Beziehung raus. Ja. Ich möchte nicht in deine Haut stecken morgen. Nee, das ist heftig. Das ist ja so ist es ja schon schlimm, wenn man jemanden verlässt, der nicht... Ja, ja. Ja gut, es gibt ja unterschiedliche Gründe, aber ich liebe sie ja noch, so ist sie nicht. Aber ja, es fehlt nicht genug. Halt viel zu viel. Nein, das ist ja nicht. Ich kann gar nicht mehr sagen, Max. Nee. Mach's. Aber ich wollte halt wissen wirklich, was du machen würdest, weil sie ist halt wirklich gefährdet, weil sie auch psychisch ein bisschen labil ist. Die hat ja diverse Krankheiten, was das angeht, und die ist dann noch wesentlich gefährdeter als jeder andere Alkoholiker, Ex-Alkoholiker. Sie ist morgen nüchtern, wenn du mit ihr darüber sprichst, ist sie im nüchternen Zustand ansprechbar auf ihre seelische Labilität? Ja, ja, sie weiß ja, was sie hat. So, dann biete ihr an, dass du mit ihr zusammen in eine Klinik fahrt und dass sie vielleicht zunächst ein paar Tage dort bleibt, um sich ein bisschen abzufedern. Das ist eine Idee, ja. Das könntest du ja auch noch machen. Ja. Ja? Das ist eine gute Idee. Lieber Max. Ich habe so eine Angst vor morgen. Verstehe ich. Hätte ich auch. Ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen. Ich danke dir. Tschüss. Ich wünsche dir noch was. Dankeschön, Max. Schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Tschüss, Max. Ciao. So. Es geht weiter mit Ich muss gerade üben, dass ich das nicht falsch ausspreche. Parvané, stimmt das? Ja, das stimmt. Parvané. Genau. Ein, lass mich raten, persischer Name? Wie bitte? Ich sage, lass mich raten, ein persischer Name? Genau, ja. Ach, guck. Das fängt ja schon gut an. Ja. Parvané. 22, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Parvané, um was geht's? Also bei mir geht es darum, dass ich halt seit 15 Jahren jetzt eine Serie, eine Comicreihe verfolge. Der Name davon ist Naruto. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Ja, das ist halt eine Anime-Serie. Da geht es um einen Jungen. Also ein Junge ist der Hauptcharakter. Er heißt Naruto. Und er ist halt ein Ninja, der sein eigenes Dorf beschützen muss. Ah. Das Dorf ist natürlich total korrupt. Mhm. Und da gibt es noch einen Jungen, seinen besten Freund. Das ist halt der Charakter, mit dem ich mich sehr identifiziert habe. Mit dem besten Freund? Genau. Mhm. Und die ganze Familie von dem besten Freund wurde halt von den Obersten aus diesem Dorf getötet. Mhm. Ja, dann ist der halt auf eine Reise gegangen, dieser Junge, um halt sich zu rächen an dem Dorf. Der beste Freund wollte ihn natürlich immer wieder zurück in das Dorf holen und hat das dann halt mit Zwang am Ende auch geschafft. So, die Serie ist jetzt zu Ende und das Ende davon, dadurch, dass ich halt dieser Serie 15 Jahre folge, ich habe mich ja total da reingesteigert. Also das ist wirklich, das ist Teil meines Lebens geworden. Das ist für mich wie eine zweite Welt. Das heißt, ich habe mich auf Foren mit Leuten bekannt gemacht, die da auch so drinne sind. Mhm. Dann haben wir uns getroffen, haben uns verkleidet, das nachgespielt und so weiter. Mhm. So war es halt. Und das ist für mich also mein zweites Leben sozusagen. Also ich habe einmal mein normales Leben mit Ausbildung und so weiter und dann das Leben. Ich bin selbst nicht so der Seriengucker. Ich habe aber eine gute Freundin, die auch, die ist Seelenjunkie. Und okay. Die erzählt mir solche ähnlichen Geschichten auch, wie du sie mir gerade von dir erzählt hast. Diese Serie, ist das eine japanische Serie? Ja, genau, das ist eine japanische Serie, ja. Und wo guckst du die? Also früher kam die noch hier auf RTL 2. Ach so, die lief früher im Fernsehen sogar. Ja. Also ich bin ja damit aufgewachsen. Und dann später haben sie das aber gar nicht mehr ausgestrahlt, die neuesten Folgen. Da kam halt immer nur die Wiederholung. Mhm. Dann habe ich das halt im Internet geguckt. Gibt es da noch eine große Zuschauerschaft oder gab es die? Oh, die gibt es, ja. Also der hat so eine riesen Fanbase. Das ist ja auch noch damit das größte Problem, die Fanbase. Warum ist das größte Problem? Ja, wie gesagt, ich habe mich so da reingesteigert in die Serie und die ist jetzt zum Ende gekommen. Ja. Und hat sich halt alles so rausgestellt. Also alles das, was ich nie wollte, was passiert, ist passiert. In der Serie? Das macht mich total fertig, weil ich habe mich mit dem einen Charakter, der sich rächen wollte, so identifiziert und der halt nicht seine Rache bekommen. Er ist jetzt einfach nur der Sklave dieses Dorfes wieder und das macht mich fertig. Wie wärst du mal mit der ganz simplen Überlegung, das ist alles Fiction, alles ausgedacht. Ja, aber dann ist wieder die Sache, wissen Sie, ich komme von meiner Ausbildungsstelle wieder, dann gehe ich natürlich ins Internet, rein in die Fanbase, was sehe ich da, Krieg. Die Leute bekriegen sich, weil sie nicht das gekriegt haben, was sie wollten. Also dann gibt es welche, die auf meiner Seite sind, die das Ende total scheiße finden. Dann gibt es die Leute, die das total geil finden und die anderen dann fertig machen. Das heißt, Morddrohungen schicken und so weiter. Und irre. Also ich weiß nicht, ich versuche immer wieder mir zu sagen, es ist nur Fiktion. Aber ich gehe dann ins Bett und dann denke ich die ganze Zeit darüber nach. Und es ist wirklich in gewisser Weise wie eine Sucht. Die Ratio, die Vernunft hilft gar nicht mehr. Die Vernunft sagt dir, das ist einfach, hat irgendwelche Leute haben sie das ausgedacht und dann ist das produziert worden. Hat überhaupt keinen realistischen Hintergrund. Das hilft dir gar nicht, diese vernünftige Überlegung. Wie wär's, wenn du aus jetzt, da die Serie vorbei ist, wenn du auch aus diesen ganzen Foren rausgehen würdest? Aber was soll ich dann machen? Ja. Also das war für mich mein Leben, ja, 15 Jahre lang. Ja, du bist jetzt 22, das muss man dir vorstellen. Du bist richtig da aufgewachsen. Das heißt, du musst den mühsamen Weg gehen, dir jetzt irgendwas anderes zu suchen, was dich interessiert. So simpel und so schlicht sieht's aus. Ich wage mir gar nicht. Man muss immer daran denken, ich habe echt versucht, die Serie ist jetzt schon seit 5 Monaten zu Ende. Weißt du, wie das ist? Das ist, glaube ich, so wie Rauchen aufhören wollen. Ich glaube, sowas ist das. Ich mag mir gar nicht vorstellen, oder was heißt, ich mag mir nicht vorstellen, mein Stuhl piepst schon wieder, hört ihr das? Das ist ja ein Ding. Der WDR hat immer noch kein Öl gekauft für mich. So, Mann, also ich höre im Moment nicht. Ja, ich höre gerade wieder. Irritiert mich ganz. Naja. Okay. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Wie sieht dein Zimmer aus? Oder deine Wohnung? Das kann man sich ja wohl denken, ne? Ja, beschreib mal. Hast du ein Zimmer oder eine Wohnung? Also ich habe ein Zimmer. Ich wohne noch mit meiner Mutter zusammen. Ja, beschreib mir mal so grob dein Zimmer, wie das aussieht. Ja, ein Bett natürlich mit Bettwäsche von der Serie, natürlich. Von meinem Lieblingscharakter. Ja. Dann habe ich natürlich 1000 Poster überall hängen. Alles tapeziert mit ja. Diesen Poster. Ja, und dann auch noch von mir selber Fotos mit den Freunden, mit denen ich mich halt getroffen habe, verkleidet und so weiter. Ich habe eine Idee. Ja. Jetzt wirst du erschrecken. Du musst jetzt, setz dich ganz, ganz tapfer hin. Ich hoffe, du sitzt. Ja, okay, Domian. Ich finde, das ist der erste Schritt in ein neues Leben. Du musst dein Zimmer komplett renovieren. Der ganze Mist muss raus. Meinst du? Ja, auch die Bettwäsche. Mach Putzlappen aus der Bettwäsche. Kauf dir schöne Bettwäsche bei Ikea oder weiß ich wo, irgendwo was günstiges. Ja, das ist wohl ein Ansatz, ne? Aber gar nicht, dass es jetzt hässlich wird. Mach dir das Zimmer so, wie du es auch schön fändest. Dann bist du schon mal einen Schritt von dieser ganzen Welt weg. Ich meine es jetzt wirklich ernst. Dann muss man trotzdem immer wieder daran denken? Ja, das schon. Aber dann bist du schon mal ein bisschen weiter weg. So sitzt du in deinem Zimmer. Du sitzt jetzt vermutlich in deinem Zimmer. Ist das so? Ja. Ja, so. Und ja. Guckst dich um und siehst überall diese Sachen. Das, 1000 Erinnerungen, 1000 Assoziationen und so weiter. Der ganze Plunder muss raus. Kreier dir ein Zimmer, wie du es jetzt auch gerne hättest. Welche Möbel du magst. Wenn du ein bisschen Kohle hast, oder kannst du es auch selbst anstreichen oder wie auch immer. Ja, so, wäre eine Möglichkeit. Ja, das ist der erste Schritt. Der ist natürlich noch lange nicht die Erlösung von dem Ganzen. Ja, weil ich frage mich, was ich mit meinem restlichen Tag anfangen soll. Dann musst du dir jetzt neue Sachen suchen. Du bist 22, Mensch. Was machst du beruflich? Ja, ich mache eine Ausbildung. Als was? Als Servicekraft im Luftverkehr. Sehr gut. Ja, aber es ist ja eine andere Welt. Ist eine andere Welt. Ich bin echt total anti-reale Welt. Ja, aber das ist auch nicht ganz, das ist auch nicht gut. Irgendwann versinkt man zu sehr in diesen Fantasiewelten und man kriegt gar nicht mehr das wirkliche Leben mit. Das war schrecklich. Da hast du recht. Das war auch eine ganz lange Zeit bei mir so. Ich habe gar nicht mehr Fernsehen geguckt, gar nichts mehr. Ich habe nur noch die Serie von morgens bis abends immer Wiederholungen geguckt. Und dann, meine Mutter hat mich gefragt, hier, hast du gesehen, was da wieder passiert ist im Irak und so weiter? Und ich wusste gar nicht, was abgeht. Ja, das ist so schlimm. Hast du überhaupt in diesen Jahren mal Zeit für einen Freund gehabt? Nee. Nein, sag bloß. Ja, wirklich. Du hast noch nie einen Freund gehabt? Nein. So, da haben wir das nächste, haben wir die nächste Aktion, die gestartet werden muss. Also ich denke mir immer, ich bin asexuell, weil ich ekel mich so sehr vor Körperkontakt. Du musst es mal ausprobieren. Also wenn mich schon einer umarmt, dann will ich ihn schon in die Fresse schlagen. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Also ich ekel mich davor. Ich bin eher so, ja, von so fiktionelle Charaktere, da kann ich schon so, weißt du? Da kann ich auch so Fantasien haben, sexuelle Fantasien, wenn es um diese fiktionären Charaktere geht. Aber wenn ich so echte Männer sehe, dann denke ich mir so, nee. Weil damit auch so viele Probleme verbunden sind, von denen ich mich halt distanzieren möchte. Ja, aber jetzt hast du auch ganz viele Probleme. Du bist in einer Fantasiewelt. Das stimmt, ne? Das stimmt. Und das ist dem Ende zu verdanken. Ja. Weil der Autor das Ende so scheiße gemacht hat. Ja, aber sei doch vielleicht ganz froh, dass es jetzt so ist. Weil ist das auch ein Signal, dass du aus dieser Welt mal raus musst? Probier doch auch mal das richtige Leben aus. Wer weiß, vielleicht gefällt dir das richtige Leben nach einer gewissen Eingewöhnungsphase doch sehr gut. Vielleicht sogar richtige Menschen. Wenn du schon keinen Freund und keine Beziehung hattest, hast du denn ein paar enge Freunde in der Zeit gehabt zumindest? Ja, zwei Leute. Aber auch aus der Szene bestimmt, ne? Ja, also ja, die rechne ich jetzt eigentlich nicht dazu, weil die wohnen weiter weg. Also ich habe schon zwei hier in meinem Ort, die ich auch vom Kind auf auch schon kenne und die jetzt damit nicht so viel zu tun haben. Was hast du denn so früher, so Samstagabend zum Beispiel gemacht? Serien gucken, durchgehend. Immer Serien gucken? Ja. Jetzt wirst du schön samstagsabends mal auf die Rolle gehen. Oh, ist doch kalt draußen. Na, also in gewissen Diskotheken oder in Cafés oder weiß ich wo oder im Kino ist es nicht kalt. Nein, ich weiß nicht, das ist nicht meine Welt. Kennst du das nicht von Christian Grey? Das ist nicht meine Welt. Dennoch, ich sag das ja alles nur so, um dich so ein bisschen in die Richtung zu drängen, dass du vorsichtig Pläne machen musst, um wieder in ein normales Leben zu kommen. Oder am besten eine neue Serie gucken, das könnte man ja auch versuchen. Ja, aber willst du irgendwann eine alte Frau sein und dein ganzes Leben verdaddelt haben, indem du nur in Serien gelebt hast? Ist doch grauenhaft. Ich weiß es nicht, Domian. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wohl für andere Leute rüberkommt. Deswegen zieh jetzt die Notbremse und mach was anderes. Fang mit dem Zimmer an und fang an, irgendwie dein Leben zu gestalten. Geh mehr raus, guck mal, ob du irgendwie vielleicht ein Hobby entdecken kannst, wo du auch unter Leute kommst. Aber die Leute, die mag ich irgendwie auch alle nicht. Ausprobieren. Indem du nur von Anfang an sagst, nee, das mag ich nicht, das will ich nicht, das finde ich doof, dann wird's nix. Mach es mal eine Weile. Gib der Realität und gib dem Leben mal eine Chance. Meinst du? Ja, meine ich. Und mehr kann aber ich was jetzt... ist denn mit dem Charakter? Der ist immer noch, der hat gar nicht seine Rache, der Nein. konnte seine Rache Ach, nicht ausüben. Egal. Schnickschnack. Ja, aber der Autor muss das machen, der muss das so schreiben, dass er die Rache hat. Nein, aber weißt du, vergiss mal ernst, wenn du so immer wieder denkst, dann wirst du ja irre. Ja, ich will ja, das macht du, mich du auch musst, fertig. Nein, ich kann du musst, du musst, nicht. Ich kann da, nein, nicht schlafen, weil nein, ich daran die ganze Zeit denken deswegen muss. Musst du da rausbrechen. Du musst dich jetzt auch ein bisschen zusammenreißen, sonst funktioniert das nicht. Du musst dich zusammenreißen und jetzt auch einen anderen Weg gehen und versuchen, diese Sachen runterzudrücken. Mensch, meine Zeit läuft weg. Mehr kann ich hier gar nicht sagen. Ich muss es dann wohl versuchen. Ach, ne? Weißt du was? Ich gebe dir nochmal meine Psychologin. Die gibt ja auch nochmal ein paar knallharte Tipps, okay? Da legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay? Ich habe ja keine andere Wahl. Es bleibt dir überhaupt keine andere Wahl. Du legst auf, wir melden uns. Ja, danke, Domian. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke, ja. Tschüss. 1.21 Uhr. Hier ist Emilie. Emilie, 49. Guten Morgen. Grüß dich, Domian. Emily. Emily, entschuldige, genau. Emily. Kein Problem. Emily, um was geht's? Um was geht's? Du, ich bin Krankenschwester. Ja. Ich habe gerade eine Freundin verloren. Die ist an Krebs verstorben. Und jetzt... Aber nicht bei dir, bei dir nicht auf der Station, oder? Nicht bei mir auf Station, im Bekanntenkreis halt. Mhm. Ich meine, ich krieg sowas tagtäglich mit, aber gut, das ist eigentlich mehr mein Randthema. Also da muss ich halt selber mit fertig werden, mit dieser Trauerarbeit und so. Was mir jetzt auch parallel dazu irgendwie so, wo mir der Kamm am schwillt, ist einfach so, dass ich in der Pflege arbeite und was da für Zustände herrschen. Darüber wollte ich eigentlich ganz konkret mit dir sprechen. Welche Zustände erlebst du denn? Welche Zustände erlebe ich? Vielleicht vorab gefragt, arbeitest du in einem normalen Krankenhaus, in einem Pflegeheim, im Altenheim? Ich arbeite in einem Krankenhaus, in der Geriatrie, unfreiwilligerweise. Also ich bin eigentlich im OP gewesen und bin einfach so zwangsversetzt worden in die Geriatrie. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Geriatrie. Ja, und erklär, ich jetzt hier rumstolper, ja, ich weiß, was es ist, aber erklär du es als Fachfrau. Okay, also Geriatrie ist eigentlich, ich sag mal jetzt ganz grob für den Laien, ist ein bisschen altenheimmäßig, heißt, ich habe ganz viel mit alten Menschen zu tun, die aber eben noch eine Krankheit mitbringen und deswegen im Krankenhaus landen. Und mit altersbedingten Erkrankungen zu tun haben. Genau. Ja. Ne? Also die kommen dann mit hauptsächlich mit irgendwelchen unklaren Stürzen oder Demenzerkrankungen oder die Alzheimer. Zum Beispiel. Mhm. Ne? Also alles Mögliche. Und die werden da halt abgeklärt, aber es ist ganz klar, ist ein alter Mensch. Mhm. Und gut. Trotzdem, die bekommen jegliche Behandlungspflege eigentlich. Heißt die werden noch abgeklärt. Die bekommen Medikamente. Also es ist nicht wie im Altenheim, dass du einfach nur pflegst, sondern auch... Die werden noch behandelt. Die werden behandelt. Mhm. Die bekommen Medikamente zusätzlich oder umgeordnet, angeordnet. Ja. Die bekommen Infusionen, die bekommen noch irgendwelche Therapien vom Physio-Seite. Genau, was die man im Krankenhaus halt so macht, in der Klinik. Ja, sollte man meinen. Aber so weit, so gut. Wenn man das so hört. Wo hakt es jetzt? Wo hakt es? In der Pflege, ganz gewaltig. Was bedeutet das konkret? Erzähl mal. Ganz konkret bedeutet das, dass ich eigentlich nicht mehr in der Lage bin, jemanden zu waschen, weil wir einfach viel zu wenig Personal sind. Heißt, weil du die Zeit gar nicht hast. Genau. Ich habe die Zeit nicht und ich habe die Kapazität nicht, heißt vom Personal her. Wie viel Zeit hast du für einen Menschen zur Pflege? Ja, ich habe es mal ganz konkret ausgerechnet, also ja, 7 Minuten. Was muss in diesen 7 Minuten geschehen? Ich muss die komplett waschen, ich muss die lagern, ich muss pflegen, ich muss... Was heißt pflegen? Erklär's mal uns, die wir nicht so drin sind. Was heißt pflegen? Pflegen heißt auch, dass ich zum Beispiel, wenn die Dekubitus gefährdet bin, also so einen Druck gespürt zu bekommen, heißt, ich muss die auf die Seite legen, umlegen, wieder auf die andere Seite legen, damit die mir nicht wund liegen. Heißt auch zum Beispiel die Fersen eincremen mal, ne, damit die halt nicht wund werden, oder den Po eincremen. Ja. So, jetzt zählen wir nochmal auf. Du musst waschen. Ja. Du musst die Leute pflegen. Du musst die Leute eventuell umbetten. Ja. Wir sind immer noch bei den 7 Minuten. Was musst du noch machen? Ich muss den Medikamente verabreichen. Ja, und das war es eigentlich in den 7 Minuten jetzt. Eigentlich sollte man auch noch während dieser Zeit ein paar Worte mit den alten Leuten reden können. Nicht drin. So, da muss man kein Fachmann sein. Das kapiert jetzt jeder, dass man das in 7 Minuten nicht schafft. Nein, schaffst du nicht. Und das macht mir unheimlich zu schaffen. Aber wie machst du es denn dann? Du kannst die doch nicht ungewaschen im Bett liegen lassen. Die Leute. So machen wir. Ihr lasst die ungewaschen im Bett liegen? Ja. Wir beschränken uns auf das Notwendigste, heißt, ich gehe mal einmal mit dem Einmalwaschlappen durchs Gesicht, guck in die Pampers, wenn die voll ist, dann wechsle ich die, wenn nicht, versuche ich das auch so zu lassen, drehe die mal ganz schnell auf die Seite, stecke ein Kissen in den Rücken, damit die halt ein bisschen anders liegen. Aber das heißt doch, durch so eine unsachgemäße Pflege gibt es doch Folgeerkrankungen. Es kann wieder jemand sich durchgelegen haben nach einer gewissen Zeit. Könnte passieren, ja, klar. Oder wenn jemand nicht richtig wundversorgt wird oder was auch immer. Das nimmt man in Kauf? Das nimmt man in Kauf, natürlich. Wie willst du es denn anders machen? Also ich komme manchmal auf die Station und dann bin ich als einzige qualifizierte Kraft da. Also examinierte Krankenschwester nennt sich das, und habe 2, 3 Schüler vielleicht um mich rum. Und neuerdings ist auch Mode geworden, Leute von der Zeitarbeit da reinzubringen. Ne? Diese Leute von der Zeitarbeit, welche Ausbildung haben die? Ganz unterschiedlich. Von auch eben examinierte Kräfte bis hin zu, was meistens der Fall ist, die irgendwie mal so eine eigentlich gar keine Ausbildung haben. Die haben keine Ausbildung und werden in schwerstkranke alte Menschen gelassen. Ja, dann kommen die halt zu mir. Es reicht ja eigentlich auch, wenn eine examinierte Kraft da ist. Für wie viel bist du denn zuständig, für wie viele Menschen? Also wir haben circa 32 bis 35 Patienten. Und also wenn wir Glück haben, sind wir zu 2 examinierten Krankenschwestern, oder? Für 35 Menschen. Für 35 schwerkranke Menschen? Ja. 2 Examinierte und wie viele Hilfskräfte noch? Das ist ganz unterschiedlich. Wenn die sind auch schnell überfordert, die Schüler, die melden sich ganz oft krank. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich sag mal, wenn ich Glück habe, sind wir noch 3. Ja, und da meine ich jetzt noch nicht mal Schüler mit, sondern auch irgendwelche Praktikanten. Passiert es auch, dass ihr manchmal Menschen, jetzt können wir es ganz ehrlich auch sagen, dass ihr auch Menschen, die eingekotet sind, liegen lassen müsst? Ja. Ja? Ja. Ich spreche jetzt ganz offen bei dir. Also, natürlich. Aber das muss doch für dich als erfahrene Fachkraft, das muss doch eine Katastrophe sein. Das ist doch... Ja, ist auch. Ist auch nichts, was ich eigentlich machen wollte, aber... Im Moment reden wir immer noch über diese alten Menschen wie über irgendwelche Gegenstände. Ich möchte auch nochmal auf die Kommunikation zu sprechen kommen. Wenn die Menschen dann das noch können und sagen, bitte machen Sie mich sauber, bitte helfen Sie mir, tut dieses weh, ich brauche das und das. Wie reagierst du dann darauf? Also so ganz konkret, die schellen natürlich. Und ich gehe dann hin und frage, ja, was ist denn? Und dann sagt mir irgendwie ein Mensch, dass der halt auf Toilette muss. Und dann gucke ich halt, was am dringendsten ist. Und entweder er ist halt der dringende Fall oder ich sag halt, ich komme gleich wieder. Ja, das kennen die Patienten schon, ne? Mhm. Ich komme gleich wieder, heißt, dann weiß ich nicht wann. Werden Patienten dann auch schon mal pampig? Weniger eigentlich. Also die sind wirklich so lieb, die meisten. Weil die so angeschlagen sind, können ja. Die sich gar nicht mehr wehren. Ganz alte Menschen und im Grunde genommen, also ich sag dir ganz ehrlich, hast du einen Angehörigen, dann bist du der, dann hast du Glück gehabt und wenn du keinen hast, der sich um dich kümmert, dann hast du verloren. Mhm. Also dein Mittagessen wird dahingestellt und wenn du Glück hast und da kommt ein Angehöriger und füttert dich, dann ist okay. Hast du niemanden, dann ist eine Glückssache, ob du drankommst heute und was bekommst oder eben nicht. Ich habe meinen Zivildienst teilweise im Krankenhaus gemacht und da war das damals noch so üblich, dass wir die alten, sehr schwer Kranken, die haben wir Zivildienstleistenden dann gefüttert zum Mittag. Das gibt's auch nicht mehr. Die Zivis gibt's halt nicht mehr, ne? Nee, aber okay, dann müsste man das ja anders organisieren. Also auch die Krankenschwestern machen das. Es haben früher auch Krankenschwestern gemacht übrigens. Klar, machen wir ja auch. Aber wem willst du zuerst was geben? Wer hat's denn zuerst verdient? Ja, bei, ich sag ja, 35 Patienten, okay, alle brauchen jetzt nicht konkret, müssen nicht gefüttert werden, ne? Aber es gibt halt welche, ich sag mal, lass es 10 sein, die Hilfe brauchen, ne? Die es eben nicht mehr alleine schaffen mit dem Löffel zum Mund. Ja, wen willst du da zuerst nehmen? Ja. Nur kann es passieren, dass die das dann doch versuchen und dann bekleckern die das Bett oder versauen das Bett völlig. Das, was passiert dann? Mit dem Bett oder womit? Ja, mit dem Missgeschick da, auch mit dem Bett, ja. Das ist ja wieder Arbeit, die dann entsteht für euch. Na klar, also ich sag mal, wenn der Schaden nicht ganz so groß ist, bleibt das Bett so. Über Tage, auch Blutflecken und so. Teilweise hast du heutzutage noch nicht mal mehr... die genug Bettwäsche im Schrank. Ne? Also am Wochenende passiert mir ganz oft, dass ich habe schon geschrien auf Station, weil ich gedacht habe, ich habe nicht mal mehr einen Waschlappen, womit ich jemanden waschen kann. Aber das sind ja eklatante Missstände. Meldest du die nicht irgendwo an zuständigen Stellen? Ja. Bei wem meldet man das? Also dein direkter Ansprechpartner ist die Pflegedienstleitung. Okay, aber wenn die versagt, gibt es doch auch übergeordnete Pflegeverbände oder ich weiß nicht, irgendwelche oder von Gewerkschaftsseite her. Gewerkschaften, je nachdem, wo du beschäftigt bist, da wagst du dich gar nicht an die Gewerkschaften zu wenden. Das ist ja fast schon ein Todesurteil. Ja. Was sagt denn eure Pflegedienstleitung, wenn du diese Missstände beklagst? Ja, die sind selbst die Hängende gebunden. Also das merkst du, die haben auch keine Handhabe mehr. Also, aber wie soll denn das generell weitergehen, auch für dich? Das wollte ich gerade eben an dein Publikum mal weitergeben. Wirklich, deswegen habe ich mich an die Öffentlichkeit gewandt. Wie soll das weitergehen? Wer sagt mir das? Es gibt ja immer wieder auch Filmberichte oder Artikel in den Zeitungen, die das aufgreifen und dann ist es wieder vergessen. Ja, genau, so ist es. Es gibt ja auch Organisationen, die ein Auge auf so etwas haben. Aber ich bin da nicht in dem Thema so drin. Ich weiß nicht, wie mächtig die sind und wie sehr die das immer wieder in den Vordergrund bringen. Es geht alles immer ums Geld. Ja, nur. Gott, wenn man das hört, dann wird einem ja Angst und Bange, dass man selbst in eine solche Situation kommt. Ja. Oder dass ein Angehöriger in die Lage gerät. Ja, also ich sag mal so, die Leute, deren Angehörigen gerade in dieser Situation geraten, die regen sich wahnsinnig auf. Und dann gebe ich denen auch immer den Tipp, um denen auch mitzuteilen, das ist nicht mein Problem, sondern das Problem desjenigen, der da wirklich liegt und deren Mutter da liegt oder Schwester oder sonst was. So, nehmen wir den Fall, da liegt die Mutter von jemandem und die Tochter bekommt das mit und die beschwert sich bei dir massiv, du bist die Chefin auf der Station. Was sagst du dieser Frau, der Tochter von der Betroffenen, was sie tun soll? Ja, wir haben ein Beschwerdemanagement und da leite ich dann weiterhin. Und dann ist bei mir eigentlich schon, also dass das bei mir schon erledigt. Also das heißt, letztendlich muss man trommeln, man muss es immer wieder in die Öffentlichkeit bringen, man muss es anprangern, alles ein Mosaiksteinchen ist jetzt hier dein Anruf bei uns. Und man muss es journalistisch aufbearbeiten, das muss in den Zeitungen stehen, das muss im Fernsehen gezeigt werden. Ja. Es ist letztendlich eine Frage auch an die Politik, dass von Seiten der Politik etwas, dass da die Weichen gestellt werden. Das richtig, ist also ganz genau. Also, und ich habe das Gefühl, also wir als Pflegepersonal, wir sollen das ausbaden. In der Einrichtung heißt, wir sollen ausbaden, guck, wie du fertig wirst mit der Situation. Mhm. Und auf der anderen Seite eben auch, ja, sieh zu, das macht das Beste draus. Mhm. Also ja. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ne? Und ich, das ist mein Aufschrei irgendwie an alle Menschen. Es betrifft uns alle irgendwann mal, ne? Mehr oder weniger. Und ich fühle mich als Pflegepersonal nicht mehr dafür zuständig und ich will auch nicht alleine die Verantwortung dafür tragen müssen, zu sagen, hey, den habe ich heute nicht gefüttert oder dem habe ich seine Tabletten nicht geben können oder da habe ich nicht denjenigen umlagern können. Das ist nicht nur allein mein Problem. Also Emily, ich finde es sehr gut, dass du angerufen hast und auch sehr gut, dass du das so vehement formuliert hast. Ich hoffe, dass du, die du engagiert bist, trotzdem noch eine Weile in diesem Bereich arbeiten wirst. Hm. Ist das so? Mal sehen. Ich weiß es nicht. Wir können nichts tun, als uns das jetzt erstmal angehört zu haben, in der Hoffnung, dass man ein bisschen was irgendwo in Gang setzt. Mehr kann man nicht machen. Danke für deine Schilderung und danke für dein Engagement. Ja, gerne. Alles Gute. Dir auch noch, Tom. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. 1.35 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Übrigens ist nächste Woche die letzte Woche vor der Osterpause. Dann sind wir 2 Wochen in der Osterpause, aber nächste Woche eben ganz normal hier und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es ein festes Thema. Das Thema heißt Geld. Wenn ihr sehr reich und vermögend seid, dann möchte ich gerne mit euch sprechen. Seid ihr Millionäre? Habt ihr richtig was auf der Kante und in der Tasche? Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Wenn ihr sehr arm seid, aus welchen Gründen auch immer, dann möchte ich auch sehr gerne mit euch sprechen. Und ich möchte gerne reden mit Leuten, die unmoralische Dinge gemacht haben für Geld. Vielleicht seid ihr im Nachhinein gar nicht mehr mit euch im Reinen damit, dass ihr das gemacht habt. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die fett geerbt oder auch irgendetwas gewonnen haben. Und ich möchte gerne so grundsätzlich mit Menschen sprechen, die generell unser kapitalistisches System kritisieren und ablehnen und sagen, eigentlich ist genug Geld da, es ist nur falsch verteilt, es könnte, wenn es gerecht zuging, könnten alle gut und zufrieden leben. Also wenn ihr gerne zum Thema Geld auch mit mir sprechen wollt nächste Woche, dann mailt uns doch bitte schon mal unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder auch während der Sendung an. Habt ihr gehört? Gerade was wieder. Ich warte ja noch schon die halbe Sendung. Eigentlich müsste ja heute der Beefträger kommen, aber ich, also noch ist er nicht da. Mal gucken, was mal also passiert. Hier ist Melissa. Melissa ist 22. Guten Morgen, Melissa. Hallo, Domian. Hallo, Melissa. Wie geht's dir? Och, nicht so gut, aber... Weswegen rufst du mich an? Ich ruf dich an. Ich hab dich schon mal angerufen. Ja. Letztes Jahr im November. Und zwar, ich bin transsexuell. Ja. Und es ging darum, dass ich zum ersten Mal als Frau in die Schule gehen wollte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Ja. Du hast bestimmt viele Anrufer. Ja, aber nicht so sehr viele Menschen, die transsexuell, oder man sagt es, eine transidentische Sexualität haben. Nimmt mir das nicht übel, wenn ich mit dem Begriff nicht immer so ganz korrekt bin. Ich erinnere mich. Ja, und ich wollte ja jetzt eigentlich, habe ich angerufen, um dir zu erzählen, wie es mir doch denn so ergangen ist in der Zeit. Ja. Als Minister. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin geschockt. Du bist geschockt? Ich bin verdutzt. Es ist ganz anders gekommen, als ich gedacht habe. Ich hatte immer eine riesen Angst, eine Panik vor der Reaktion der Schüler. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es sind die Lehrer mit dem Problem. Ach, nochmal, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Du bist 22. Auf welche Art von Schule gehst du? Das ist eine Wirtschaftsschule, also kaufmännische Schule. Ja. Ja, mit Behinderten und auch nicht Behinderten. Ich bin selbst von Geburt an körperlich behindert. Ah ja, genau. Genau, ja. So. Und du warst vorher in dieser Schule als, magst du den Namen nochmal sagen? Wie du... Eigentlich nicht, als Mann. Als Mann. Ja, ich weiß, ihr mögt euren vorhergehenden Namen nicht so gerne sagen. Ich habe auch nie gespürt, dass ich diesen Namen hat nie zu mir gepasst. Also ich habe auch vorher nie als Mann gelebt. Und zum Beispiel meine beste Freundin, die sagt mir, auch sie hat nie in mir einen Mann gesehen. Also nie. Mhm. Auch in meinem Verhalten, in meiner Art. So, jetzt bist du aber dann in die Schule mehr oder weniger die ganze Zeit bis letztes Jahr als Mann gegangen. Genau. So, und dann haben wir uns unterhalten und dann stand das an, dass du in die Schule als Melissa gehst und dich entsprechend anziehst und zurecht machst. Ja. So, jetzt erzähl mal, wie die erste Reaktion der Schüler, der Mitschüler war. Also die Schüler haben eigentlich ganz gut reagiert. Haben die schon sowas geahnt, dass du diesbezüglich gepolt bist? Das war immer Thema in der Klasse. Ah. Ich habe immer dafür kämpfen müssen, ich habe immer diskutiert mit allen möglichen Lehrern, mitten im Unterricht, total aus dem Zusammenhang herausgezogen, weil es mir einfach so schlecht ging damit. Ich muss sagen, als ich noch als Junge zur Schule bin, habe ich jeden Tag geheult, 3 bis 4 Mal, war stark suizidal und dieser Wunsch hat nur Respekt gefunden bei den Lehrern, weil ich einen Suizidversuch hatte. Mhm. So, da stelle ich mir das wahnsinnig aufregend vor. Der allererste Tag, man tritt in die Klasse rein oder wo auch immer, wo ein Grüppchen steht. Erste Frage, was hattest du an? Also es war nur ein roter Rock. Mhm. Sehr kurz, muss ich sagen. Mhm. Dummerweise waren meine Beine nicht rasiert. Ja, weil ich das nicht selber kann. Ach so, wegen der Behinderung. Ja. Ja. Und meine Mutter hat gesagt, wenn du dich dann blamierst, schon richtig, ich freue mich richtig, dass du mit den Haaren gehst, dann blamierst du dich noch mehr. Ich helfe dir da auf jeden Fall nicht, das zu rasieren. Mhm. Ja. So, roter Rock. Genau. Und dann so ein dunkles Oberteil mit Pailletten, ja. Mit silbernen Pailletten. Ja. Und so Ballerinas kariert in weiß, blau und rot. Und halt Schminke und... Schminke ohne Ende. Ja, Schminke ohne Ende. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schminke mich schon und auch nicht gerade dezent, aber ich möchte nicht so in so eine Schiene wie Olivia Jones zum Beispiel rutschen. Okay, also dezent, also gut, aber dezent. Auf jeden Fall. Ja, ich respektiere das, wenn jemand so sehr stark geschminkt, aber ich möchte da auch ein natürliches gut. Mädchen so, sein. Ja. Wie, welche Frisur? Ich habe extra meine Haare lang wachsen lassen. Also die sind jetzt so bis zum Nacken. Ja, so. Die waren ja vorher dann auch schon ein bisschen lang, als du noch als Typ gegangen bist, aber du hast dir dann als Frau wahrscheinlich dir zurechtgemacht. So. Genau. Wie war die erste Reaktion von den Leuten, die dich dann angeguckt haben, als du da morgens reinkamst? Ja, sie haben auch schon geguckt, als ob da ein Pferd steht. Also, das war halt einfach ungewohnt und ich muss sagen, obwohl ich jetzt schon so lange da als Mädchen bin, es rutscht immer der alte Name raus, es rutscht er raus. Weißt du, was toll gewesen wäre, wenn die Deppen in deiner Klasse, wenn die in dem Moment, wo du durch die Tür kamst, hätten die alle applaudieren müssen. Das wäre super gewesen, finde ich. Weißt du, was ich zu hören bekommen habe? Du siehst aus wie eine Prostituierte. Von den Schülern? Ja. Aber du hast gerade gesagt, letztendlich sind die Schüler doch noch toleranter, gehen die mit dir um als die Lehrer. Ja. Ich sag dir mal, was mit den Lehrern war. Mhm. Ich muss ganz kurz ausholen. Es gab einen Lehrer, der bevor ich als Mädchen aufgetreten bin, sich immer total aufgespielt hat. Ja, er wird verstehen und er hätte doch Leute in seinem Bekanntenkreis, die so wären. Und er sieht mich als Mädchen und er will mir helfen. Mhm. Und er wäre total dafür. Und als ich dann kam, schrecklich. Der hat immer nur den alten Namen gesagt. Er sagt bis heute er. Und heute hat er mich sogar attackiert, sodass ich geheult habe in der Schule. Ich wollte eigentlich nicht vor ihm heulen, aber das war mir dann heute zu viel. Du musst kurz wissen, ich habe am Dienstag Prüfung im Projekt, also Wirtschaftslehre. Mhm. Und ich halte halt mit 2 Freundinnen, übrigens eine davon ist lesbisch. Mhm. Deswegen verstehen wir uns sogar auch so gut. Mhm. Aber ich habe halt eine Prüferin, die ist sehr tolerant und die andere ist total engstirnig. Mhm. Und dann hat er angefangen, mich zu kritisieren. Ja, du willst da als Mädchen wieder auftreten bei der Prüfung. Du schadest deinen Mitpartner. Dann hast du überhaupt kein Gewissen. Du willst einen Machtkampf daraus machen und zeigen ein Zeichen dazu da und kannst du dich nicht mal 2 Stunden zusammenreißen. Und was mich halt einfach so schockiert ist, der hat immer gesagt, er steht dahinter. er unterstützt. Dann ist es noch, ja, dann ist es besonders schlimm. Ich finde es auch ganz schlimm, dass er dich da jetzt unter Druck setzt vor deiner Prüfung und dich quasi zu erpressen versucht. Das kann dem doch scheißegal sein, wie du auftrittst und wie du dich nennst. Entscheidend sind deine Leistungen. Alles andere geht denen gar nichts an. Ja, genau das Gleiche habe ich ihm aufgeteilt. Aber weißt du, was ich halt so schlimm? Er hat sich so ich glaube, er hat sich nur an mir profiliert und so als Prestigebeispiel. Mhm. Weil wenn ich dann mal früher als Junge geweint habe, dann hat er das immer seinen Kollegen erzählt, wie tolerant er doch ist. Sag mal, wie sind denn die anderen Lehrer drauf? Ja, da ist es auch nicht viel an. Also ich habe sogar eine Lehrerin, die sagt extra zu mir, junger Mann, und so Bemerkungen wie Männer, extra, ne? Extra. Sag mal, ich würde an deiner Stelle zu dem Direktor mal gehen. Das habe ich auch schon getan. Das war auch ein Griff ins Klo. Also er hat zwar gesagt, er akzeptiert es, und er kann mir da nicht helfen, wenn die mich nicht Melissa nennen. Ich wäre ja nicht offiziell Melissa und damit müsste ich leben. Das finde ich wirklich unglaublich. Der ist der Chef da in der Schule. Der kann ja in einer Lehrerkonferenz, kann seine Lehrer, die für ihn da arbeiten, anweisen, dich zu respektieren. Es geht nur um Respekt. Ja, mir geht es auch um Respekt. Und was ich halt so schlimm finde, die sehen das gar nicht als, ich will nicht sein, sondern so, ich verkleide mich mal oder ich mach mal hier auf Show, weißt du, so nach dem Motto. So. Also, und vor allen Dingen, dass mir gesagt wird, schlüpf doch mal für 2 Stunden in deine alte Rolle. Melissa, so nach dem Motto. Ja. Ich habe gerade eine Idee. Rufst du aus Nordrhein-Westfalen an? Nein. Schade. Ich rufe aus Hessen an. Ah, da weiß ich nicht so Bescheid, wer da Schulminister ist. Wenn du hier leben würdest, dann hätte ich jetzt gleich eine gute Idee, wo du dich hinwenden könntest. Weißt du, ich finde das so ungeheuerlich, das sollte man eine große Nummer draus machen. Schreib eine Beschwerde an den Schulrat, schreib eine Beschwerde an die Schulministerin oder Schulminister in Hessen, ich weiß nicht, wie sich das da nennt, da müssen die drauf reagieren. Und gerade in der heutigen Zeit, es geht überall um Akzeptanz. Es geht um Vielfalt, es geht um Chancengleichheit für alle Menschen in allen Variationen. Da darf so etwas nicht mehr passieren. Ja, ich bin auch wirklich stolz, dass ich es geschafft habe. Toll, ja. Und lass dich jetzt bloß nicht. Der falsche Weg im Suizidversuch ist nie die Lösung. Ja. Aber ich war so hilflos und ich wusste nicht weiter. Sag mir bitte nochmal, aber weißt du, Dumm, denn ich bin so enttäuscht von diesem Lehrer, weil der hat von Toleranz gesprochen und hat mir gesagt, ich bin das netteste Mädchen, das er kennt und er würde mir helfen. Melissa, ich rate dir, lass das nicht so nah an dich ran. Das muss an dir abprallen. Das ist ein mieser Typ, wenn er sich so verhält. Und du bist auf der richtigen Seite, das sage ich dir. Nimm es nicht zu ernst, lass dich nicht verletzen. Du bist in einer Situation. Du wirst noch sehr, sehr viel kämpfen müssen in deinem Leben. Du hast schon viel gekämpft. Aber du hast viel erreicht und dafür beglückwünsche ich dich. Jetzt musst du weitermachen. Vielen Dank. Jetzt musst du auch weitermachen. Weißt du, ich habe halt die Angst gehabt, er hat sich nur an mir profiliert. Mhm. Weil ich war ja vorher jemand, der viel geheult hat und ich habe auch noch eine Missbrauchserfahrung hinter mir. Mhm. Und ich habe ihm das dann erzählt. Weißt du, wenn diese Vertrautheit, er war der allererste Mann, dem ich das erzählt habe. Und er hat mich im Arm gehabt. Ich habe mich noch nie so, es war der schönste Moment in meinem Leben. Und dass dann sowas bei rumkommt, wenn es dann drauf ankommt, finde ich einfach schrecklich. Finde ich auch. Ich finde, lass uns im Hintergrund da noch ein bisschen drüber reden. Ich möchte dich jetzt hier nicht so schnell raus verabschieden, sondern wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, Melissa. Aber grundsätzlich Respekt und weiter so und versuche, diese üblen Sachen von dir wegzuhalten. Das ist ein Kampf und dieser Kampf macht dich stark. So musst du sehen. Ja. Und es wird Rückschläge geben. Ja, es wird Rückschläge geben, das ist richtig. Aber damit werde ich schon fertig. So. Und jetzt rufen wir dich gleich nochmal ein. Ich bitte dich aufzulegen, Melissa. Ja, ich wollte noch ganz kurz an die Parvane Grüße senden, weil ich bin auch eine Iranerin und ich hatte mich gefreut, dass auch eine Iranerin angerufen hat. Super, dann haben wir heute einen iranischen Tag hier bei uns. Sehr gut. Genau. Meine Liebe, du legst auf, wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, okay. Ciao. Vielen Dank. Und es geht schon gleich weiter mit dem Ritchi, 52. Guten Morgen, Ritchi. Moin, Dominian. Erstmal vorab ein großes Lob an deine Sendung. Danke. Ich gucke schon seit Anfang an deine Sendung. Es ist fantastisch, was du leistest. Man sieht immer so das ganze Elend, was alles passiert in der Welt. Jetzt bin ich selber betroffen und sieht das noch aus einer ganz anderen Sicht. Ne? Was ist passiert, Ritchie? Ich habe von meiner Frau, ist an Krebs, Brustkrebs erkrankt. Das haben wir jetzt vor vier Wochen ging das Ganze los, dass sie Knoten hatte, die auf einmal sehr schnell da waren, sehr großen. Mhm. Es ist eine Mammographie gemacht worden. Es war festgestellt worden, dass es ein sehr boshafter Krebs ist. Mhm. Jeweils die ganze Woche in der Klinik. Da sind einige Tests gemacht worden. Gott sei Dank ist Knochen so weiter nicht befallen. Die Organe sind soweit in Ordnung. Mhm. Es ist unter den Armen sind schon gestreut gewesen, das ist rausgenommen worden, diese Filterfunktion. Und jetzt hat man ihr eben zwei Möglichkeiten, eben direkte Operationen, wo wir so ein bisschen zurückgeschreckt worden sind, weil es ja immer heißt, wenn Luft rankommt, dann wird es schlimmer. Jetzt ist praktisch so ein Zulauf gelegt worden über der Brust, das geht praktisch per Schlauch sofort in den Krebs rein. Mhm. Und ja, ich konnte sie heute, konnte ich sie dann endlich abholen nach den ganzen Untersuchungen und stehe natürlich jetzt wieder am Lernen, weil man wird ja in der Situation echt im Stich gelassen. Man kriegt diese Diagnose ins Gesicht geschlagen und dann ist erstmal Schluss. Lass mich mal eben kurz fragen, wie das funktioniert. Man hat jetzt einen Schlauch direkt in den Tumor gelegt. Der geht praktisch rein. Ja, da wird die Chemo dann reingemacht. Ach so. Wir wissen nicht, ob es ambulant gemacht wird. Es kommt an, wie es vertragen wird. Mhm. Am Mittwoch sind die ganzen Ergebnisse da. Dann wird so eine Krebskonferenz und da wird dann praktisch mit uns besprochen, wie das ablaufen wird. Und das wird also das nächste halbe Jahr wird sehr schlimm werden. Ja. Mhm. Ich muss dazu sagen, meine Frau, ich bin jetzt seit 5 Jahren verheiratet, ist die zweite Ehe und bin sehr glücklich mit ihr. Mhm. Hab vor einige schon durchgemacht, haben eigentlich jetzt endlich Boden gefunden. Jetzt kam diese Diagnose. Wie nimmt sie denn die Diagnose auf? Ja, also sie ist eigentlich nicht mal so eine Kampfsau. Ne? Sie ist wirklich eine, die so schnell nichts umhaut. Deswegen tut es umso mehr, wie sie jetzt am Boden zu sehen. Mhm. Ist natürlich für eine Frau gut, was man heute macht, die Brust zu erhalten. Das ist natürlich schon viel wert. Mhm. Die erste Angst natürlich Haarausfall. Klar, das wird in der Chemo alles kommen. Das sind natürlich Sachen, die sie immer wieder zurückwirft. Sie ist hart im Nehmen, aber trotzdem, man merkt, sie ist ziemlich am Boden. Ich auch. Also ich habe diese Woche, war wirklich Horror für mich. Ja, ihr habt wahrscheinlich ist es schon, ich hoffe mal, intensive Gespräche mit den zuständigen Ärzten führen. Eben nicht. Man ist wirklich, wie gesagt, der Frauenarzt hat es untersucht, sie hat den Verdacht schon, das Blöde ist ein sehr boshafter Krebs, der nicht oft vorkommt, der sehr schnell wächst. Und es ist also innerhalb von, ich glaube, 1 oder 2 Wochen ist das Ding schon über 3 Zentimeter groß geworden, was also extrem groß ist für einen Krebs. Oh ja. Und es wird eigentlich nicht viel gemacht. Es wurden eigentlich nur die Untersuchungen gemacht. Und man ist dann in der Mühle drin. Ja, man ist drin und man sitzt da und wartet. Ne? Und keiner, es sind ganz viele Ärzte daran beteiligt und keiner sagt dann so richtig. Keiner sagt was, nee, richtig. Da möchte ich dich wirklich ermutigen, Ritchie. Man ist angeschlagen, man ist schockiert, aber du hast ein Recht, ihr habt ein Recht darauf, eine ordentliche Auskunft zu kriegen. Sei da hartnäckig, da muss man auch dann freundlich sein natürlich. Die Ärzte werden ja natürlich auch zu gefragt von allen Seiten, aber freundlich, aber hartnäckig. Das ist das. Das ist zwar im Bereich, klar, das ist, wie schon deine Vorrede anhört, denn dass die Zeit ist auch nicht mehr da für die Patienten. Mhm. Ne? Die machen ihre, für die ist es vielleicht Routine, ne? Für die ist das vielleicht aus der Sicht, gut, Brustkrebs hat ja einigermaßen gute Heilchancen, sagt man. Es kommt ja auf an, wie der Körper das mitmacht nachher. Ne? Das kann man ja vorher irgendwo nicht festlegen, ist ja bei jedem anders. Ne? Bloß eben, es ist eben halt eine beschissene Situation, dass man praktisch so reingeschmissen wird und keiner steht irgendwie zu einem. Seid ihr in einer größeren Klinik? Ja, das ist also schon recht groß hier. Wohl in Norddeutschland. Ne? Und ja, weil man in großen Kliniken auch schon so Anlaufstellen hat für Gespräche, da arbeiten Psychologen oder. Ja, also das soll wohl noch kommen irgendwann mal. Ne? Aber bisher ist da leider noch nichts gegangen. Ne? Mhm. Ja, also jetzt ist das Wichtigste erstmal, dass sie medizinisch optimal versorgt wird. Den Eindruck hast du aber. Ja, abzuwarten. Also ich habe, man ist immer schwer auf andere zu hören. Also man kriegt ja die meisten tierisch viele Ratschläge. Ne? Mhm. Viele sagen, geh nach Hamburg. Hamburg ist am besten. Die sind mit Boston verbunden. Andere sagen wieder hier bei uns. Also ich wohne in Heide, direkt an der norddeutschen Küste, ist mit Kiel verbunden. Die haben auch dieses Brustzentrum hier. Mhm. Letztendlich muss abwarten, wie das ansteckt. Ich meine, es gibt ja immer noch die Möglichkeit zu wechseln. Ne? Mhm. Also ich denke, es ist auch wichtig ist natürlich, der Halt ist hier. Ne? Die Entfernung ist nicht so weit. Mhm. Wenn das denn wirklich stationär ambulant gemacht wird, dass der Halt da ist. Ne? Dass aber ich für sie da sein kann. Ganz wichtig ist, mach einen Termin, bestehe darauf, lass dir alles genau erklären. Ja. Es gibt soll am Mittwoch wohl sein. So. Da soll wohl mit dem Chefarzt ein Gespräch stattfinden. Ne? Sehr gut. Es gibt keine doofen Fragen. Und ich rate dir, schreib dir die Fragen vorher auf. Man ist in der Situation so aufgeregt und die meisten Ärzte können nicht gut erklären, das ist leider so. Ist es gut, wenn du deine Fragen vor dir hast und bleib hartnäckig, frag so lange nach, bis du jedes einzelne abgearbeitet hast. Richtig. Also da kann man jetzt nur hoffen, dass die gut zupacken jetzt, dass es anschlägt und dass ihr da in gute Hände geratet und dass es auch ein guter Arzt ist, der euch jetzt berät, der nächste Woche. Wo ich schon beruhigt gewesen bin, also die meiste Angst hatte ich eigentlich die letzten Tage gehabt, diese ganzen Untersuchungen eben, weil eben wegen der Streuerei, also es war einmal die Knochen, also der Endbericht ist zwar noch nicht da, aber da waren schon positiv, also dass alles in Ordnung war. Mhm. Gott sei Dank, wie es im Moment aussieht, wirklich nur bis zu den Lymphknoten gekommen, sondern zu diesem Filtersystem. Das ist auch schon mal gut. Wie wert ist, ne? Genau. Denn die Organe, so wie Lungen und so weiter, ist alles in Ordnung. Also das kann sich jetzt natürlich alles bei der Chemo ändern. Das ist das Problem. Ja, da steht anders drauf an. Das ist das Problem. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass da was passiert. Das ist gerade sein Glück wieder gefunden und dann sowas. Das ist schon ganz schön heftig. Ne? So, Richie, jetzt drücke ich euch wirklich von Herzen die Daumen, dass es gut verläuft. Du bereitest dich gut auf das Gespräch mit dem Arzt vor. Und auf jeden Fall. Ganz herzliche Grüße an deine Liebste von mir. Das mache ich, das kannst du nicht von dir. Mach weiter deine Sendung. Alles Gute. Wir gucken immer gerne wieder und das ist ja nett. Mach das ganz toll. Euch toi, toi, toi. Ein bisschen länger machen. Tschüss, Richie. Okay. Ciao. Alles klar. Tschüss. Ja, danke, Domian. Na, schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Werner, 37. Guten Morgen, Werner. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Werner. Um was geht's bei dir? Ja, ich muss mich kurz beschweren bei dir. Oh. Über die zweite Anruferin heute. Weil du ja das nicht so wirklich als Hobby gesehen hast, was die junge Dame gemacht hat. Ach, die zweite Anruferin, mit den Serien, ja, genau. Ja, genau, richtig, ja. Bei dir hat sich das eher angehört, als wäre das eine Krankheit und nicht irgendwie ein Phantom. Jetzt habe ich mir gedacht, ich muss mal anrufen und muss das. Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ich habe das so dargestellt, als sei es eine Krankheit und nicht. Ja, als wäre das eine Krankheit, dass sie so besessen ist von der Serie. Ich gehe davon aus, du kennst das, oder? Nein, ich kenne den Namen, habe ich schon mal gehört. Nein, ich meine, du bist kannst das gut verstehen, dass du in gleicher Weise tickst, so meine ich. Ja, so, ja, das kann ich, ja, weil ich schaue seit ungefähr 25 Jahren Star Trek. Ah, ja, na cool, klar, da gibt's das auch, ja. Und, ja, aber gibst du mir nicht recht, Werner, dass man da irgendwie so einen klugen Mittelweg finden muss, dass man auch ein bisschen Realität noch haben muss im Leben? Ja, okay, das Ende war jetzt ein bisschen verrückt, wo sie gesagt hat, sie kann das nicht und der Held muss unbedingt seine Rache bekommen, das war schon ein bisschen verrückt. Hast du denn in all den Jahren, wo du Star Trek-Fan bist, mal auch ein reales Mädchen, eine Frau kennengelernt? Ja, schon. Da bin ich ja schon beruhigt. Aber es kommt trotzdem vor, dass ich noch immer Wochen, Monate lang durchgehend fast jeden Tag die Wiederholungen anschaue. Ja, finde ich auch okay. Finde ich alles okay. Ich finde auch okay, wenn man ein absoluter Fan von so etwas ist. Aber es darf nicht das Leben regieren. Ja, natürlich, das ist schon klar. Ja. Ich habe nur damit mal sagen wollen, es gibt ja auch vom Star Trek jetzt noch immer Fanforen und Treffen etc., obwohl seit 20 Jahren keine neue Serie gedreht worden ist. Oder seit 15 Jahren. Ne? Stimmt. Also ich finde halt, sie muss doch nicht ganz aufgeben. Sie soll es nur im normalen Rahmen halten. Ne? Da hast du recht. Weil du gesagt hast, sie soll komplett aufhören und sie soll das Zimmer neu ausmalen und das meinte ich halt. Ne? Sie wurmt natürlich das Ende. Ne? Das Ende ist so unbefriedigend für sie. Ja, das schon, ja. Das ist das Problem bei ihrer Serie wahrscheinlich. Was für einen Tipp hättest du für sie? Ja, dass sie sich nicht auf das verschreiben soll. Ja. Sie soll sich halt die alten Wiederholungen anschauen, soll mit den Leuten in Kontakt treten, aber sie soll sich nicht auf den einen Punkt versteifen, dass das Ende jetzt schlecht war. Also sehr gut. Werner, wir kommen auch zum Ende. Danke, dass du es auch gesagt hast. Alles Gute wünsche ich. Okay, gute Nacht. Tschüss, ciao. Ja. Ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns in der Technik. Andreas Fulford. Montag sind wir wieder da. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao. Pass mal auf. Ich habe mich in der Zeit völlig vertan. Wir haben noch eine ganze Minute. Ich mache hier Hetzerei. Ja, also dann sage ich es nochmal ganz entspannt. Also in der Technik war heute Andreas Fulford. Und ich sage euch nochmal Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Geld. Ich möchte mit ganz reichen Leuten reden, mit ganz armen Leuten reden. Mit Leuten, die schon unmoralische Dinge des Geldes wegen getan haben, die geerbt haben, die gewonnen haben. Und ich möchte gerne auch mit Kritikern des Geldes oder zumindest des kapitalistischen Systems reden. Ja, heute war der Briefträger nicht hier. Er steckt im Datenstau fest, höre ich gerade. Na, mal sehen, was passiert nächste Woche. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin. Bye, bye.